Wollt ihr Spektakel machen, so müsst ihr weitergehen. Hier gibt es nichts zu lachen und keinen Aff zu sehen. Es war der Schinder Hannes von Mainz bis Bingerbrück, der Schrecken jedes Mannes und auch der Weiberstück. Darum, wer leicht in Ohnmacht fällt, geh lieber raus aus meinem Zelt. In zunehmendem Maße tauchen gegen Ende des 18. Jahrhunderts Räuber auch in der Literatur auf. Das Verbrechen wird zum Thema. Verschiedene Traditionen sind zu beobachten. Da ist zunächst der edle Räuber und Rebell im Gefolge von Robin Hood oder Schillers Karl Moor. Er tritt zumeist als Helfer der Armen und Unterdrückten auf, als Empörer gegen das Unrecht und die Willkür der Mächtigen. Er hat idealistische, bisweilen auch schelmisch-spitzbübische Charaktereigenschaften, die ihm die Sympathien des Publikums sichern. Solche Sozialrebellen sind zum Beispiel in etlichen Bearbeitungen des Schinderhannes anzutreffen, bis hin zu Karl Zuckmayers gleichnamigem Schauspiel. Die edlen Gesetzesbrecher waren natürlich der Obrigkeit ein Dorn im Auge, vor allem zur Räuberzeit und ganz besonders, weil sie bei ihren schändlichen Taten nicht selten die Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, im Munde führten und populär machten. In Tyrannos, gegen die Tyrannen, lautet das Motto zu Schillers Räubern. Über den Eindruck der Uraufführung am 13. Januar 1782 in Mannheim berichtete ein Augenzeuge. Das Theater glich einem Irrenhause. Rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Aufschreie im Zuschauerraum. Fremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme. Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht. Das Mitleiden und Mitzürnen des Publikums hatte Gründe. Schiller hatte den Nerv der Zeit getroffen. Romantisch rauschhaft formulierte sein Rebell und Räuber Karl Moor das Unbehagen junger Menschen in den deutschen Kleinstaaten. Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren im Gesetze? Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Stelle mir vor, ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. Räuber und Rebell. Das Publikum zur Schiller- und Räuberzeit machte da nicht unbedingt große Unterschiede. Der Übergang vom Verbrecher zum Gesetzesbrecher, vom Gesetzlosen zum Freiheitskämpfer war fließend geworden. Die herrschende Ordnung der ungezählten Fürsten und Fürstchen stand ohnehin sehr in Frage, und in moralischer Hinsicht waren die Regierenden, die ab und an mit ihren Armeen auf Raub und Länderklau auszogen, auch nicht gerade ein Vorbild. Zum Beispiel legte der junge Schiller seinem Fiesco die bissige Bemerkung in den Mund: Es ist schimpflich, eine Börse zu leeren. Es ist frech, eine Million zu veruntreuen. Aber es ist namenlos groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande nimmt ab mit der wachsenden Sünde. Weniger bewusst und gewiss auch harmloser als Schillers stürmende und drängende Sozialrebellen waren die abenteuernden und allzeit zur Liebesromanze bereiten Räuberexoten vom Schlage eines Rinaldo Rinaldini. Diese ständig männernden Frischluftabenteurer erfüllten das Träum- und Unterhaltungsbedürfnis einer breiten, vorwiegend weiblichen Leserschaft. Rinaldo kam schnell zu Bestseller-Ehren. Sein Erfinder, Goethes Schwager Christian August Vulpius, kochte auf und lieferte Nachschub. Orlando Orlandini, Leonardo Montebello, Fernando Fernandini und andere, selbstverständlich italienische Banditen. Zahlreiche andere Autoren, die auch zu Auflagen und Geld kommen wollten, schwammen in der Italo-Räuberwelle jener Jahrzehnte mit. Corrando Corandini, Quorato Orsini, Rolando Rolandini, Concino Concini, Mario Marinelli, Himlo Himlini und ungezählte Spießgesellen lockten den Leselustigen das Geld aus der Tasche.